欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, mein Name ist Lukas Müller. Ich rufe an, weil mein Internetanschluss seit gestern Abend nicht mehr funktioniert. Guten Tag, Herr Müller. Das tut mir leid zu hören. Haben Sie den Router schon einmal neu gestartet? Ja, das habe ich mehrmals versucht, obwohl das Licht am Gerät weiterhin rot blinkt. Verstehe. Konnten Sie denn vorher eine stabile Verbindung nutzen? Ja, bis gestern lief alles einwandfrei. Aber plötzlich war das Signal weg. Ich schaue mal in unser System. Es scheint eine Störung in Ihrem Wohngebiet zu geben. Oh, das ist ärgerlich. Ich musste heute eigentlich im Homeoffice arbeiten. Das ist natürlich unpraktisch. Unsere Techniker arbeiten bereits an der Behebung des Fehlers. Wissen Sie, wie lange die Reparatur voraussichtlich dauern wird? Man sagte mir, dass es bis heute Nachmittag wieder funktionieren sollte. Gut, dann hoffe ich, dass die Leitung bald wieder stabil ist. Vielen Dank für die Auskunft. Gerne geschehen. Auf Wiederhören. 刚刚的对话非常实用，是在处理网路故障。Lucas 提到他的 Internetanschluss， 也就是网路连线，自从昨天就不能 funktioniert， 运作了。 对，接着客服问他有没有再次启动 their router 路由器。Lucas 说他试过好几次。这里他用了一个重要的连接词 obwohl， 意思是虽然。 没错 ，obwohl 会引导一个从句，动词要放在句尾。就像他说的，虽然灯还在红色的 blinken， 显示。 动词 blinked 就放在最后面。 接着客服问他之前是否有稳定的 die Verbindung 连线，这里他用了 konnten， 这是情态动词 können 的过去式，德语称为 preteritum。 在描述过去的状况时，情态动词的过去式非常常用。 Lucas 说之前一切都运作得很 einwandfrei， 完美无缺，但客服查到区域内有 die Störung， 故障。 Lucas 感到很困扰，因为他今天必须在家工作。这里他也用的过去式 musste， 也就是 müssen 的变位。客服则保证技术人员正在进行 die Behebung， 故障排除。 赛后 ，Lucas 猛一笑 ，voraussichtlich 预计会持续多久，并感谢客服提供的 die Auskunft 资讯。 希望大家今天学会了如何用德语沟通网络问题。我们下次见。